keine Ware. Do it live! I'll write it and we'll do it live! Fernsehen macht hier so eine scheißliberale Sendung. Ja, wir haben hier die Möglichkeit, noch antisozialistisch zu quatschen. Einige können evolutionär reden, einige dürfen revolutionär reden, ja? Und was passiert objektiv ist, an der Unterdrückung ändert sich überhaupt nichts. Es gibt keine Kopien, hier gibt's nur eigenen Scheiß. Und hier gibt es keine Show, hier gibt es nur was Echtes. Im Mainstream läuft eine Scheiße, das ist mir schon manchmal Schlechtes. Also check this. Deswegen mache ich jetzt hier diesen Tisch mal kaputt, ja? It's time to get red. Education. Ja, herzlich willkommen bei Reducation, die neue Sendung. Und ja, los geht's. Ich hoffe, der Jingle ist gelaufen. Ich bin da noch ein bisschen unsicher, aber sieht so aus. Ich krieg positive Rückmeldungen aus der Kabine. Denn ich bin hier heute nicht alleine. Das ist echt cool, es sind wieder eine Menge Leute hier. Sagt einfach mal, vielleicht machen wir das ein bisschen strukturierter. Einmal ist der Marius hier, der war letzte Mal schon da. Sag mal hallo. Ah nee, warte mal, du musst erstmal hörbar sein jetzt. Hallo. Das war Marius. Dann haben wir Steffen, unsere wirklich treuen Hörer werden ihn kennen von seiner Stimme, weil in der letzten Sendung hat er einen Text eingesprochen von uns. Hi. Ja. Dann haben wir Valentin da, der hat den Text geschrieben, den Steffen eingesprochen hat. Hallo Valentin. Hallo. Und den Matze, der ist auch da. Hi. Vielleicht zu euch beiden kurz, ihr seid beide im Asta aktiv, Matze ist auch bei Freedom und ja, ihr seid heute hier, weil ihr uns was erzählen wollt über den vergangenen Montag. Da war die öffentliche Senatssitzung der Uni und ja, ich würde mal sagen, ich übergebe an euch. Ja, aber nein, warte mal, Quatsch. Eigentlich wollten wir noch einen Song spielen, eigentlich, ne? Das hat mich auch ein bisschen aus dem Konzept gehauen. Genau, alles gut. Ja, wir spielen einen Song und zwar gibt's jetzt, ich sag mal, Hendrix All Along the Watchtower. Ja, da sind wir wieder. Und ich sag vielleicht erstmal noch ein paar Worte dazu, was es in den nächsten zwei Stunden hier geben wird auf Reducation, hier auf Radio Unerhört, Marburg 90.1. Und zwar haben wir folgende Themen. Am Anfang werden wir mit Valentin und Matze über die Senatssitzung der Uni Marburg reden. Da geht es um eine Resolution des Astas. Und anschließend wollen wir über ACTA reden. Das ist ein Abkommen, das war jetzt auch viel in den Medien, aber wir möchten nochmal darauf hinweisen und ein bisschen drüber diskutieren. Und schließlich waren am Ende Januar in Frankfurt chilenische Aktivistinnen haben über ihre Situation und ihren Kampf in Chile berichtet. Und was echt cool ist, Steffen war auch da. Und was eigentlich noch viel cooler ist, ist, dass Steffens Diktiergerät auch da war. Das heißt, wir haben Aufnahmen und die werden wir euch dann vorspielen. Und natürlich gibt es da noch weiteres, was dann noch kommt. Aber ich würde sagen, jetzt legen wir mal los mit dem Senat und mit Steffen, Valentin und Matze. Genau. Ihr beide wart ja diese Woche Montag, wenn ich richtig informiert bin, zur gemeinsamen Senatssitzung von Senat und Hochschulrat. Vielleicht könnt ihr erstmal Leuten, die sich noch nicht so viel mit Hochschulpolitik auseinandergesetzt haben, mal erklären, was ist Senat überhaupt? Was ist der Hochschulrat? Ja, am Montag gab es, wie gesagt, eine gemeinsame Sitzung von Hochschulrat und Senat. Der Senat ist das höchste demokratisch legitimierte Gremium an der Uni, kann man sagen. Da sind alle Statusgruppen vertreten, also Studierende, wissenschaftlicher Mittelbau, aber auch Professoren und Professorinnen, ziemlich überrepräsentiert. Der Hochschulrat wiederum ist ein nicht demokratisches Gremium, das in den letzten Jahren quasi installiert wurde von der Landesregierung, um mehr Einfluss auf die Hochschulen zu bekommen. Im gleichen Zuge wurde auch die Macht des Präsidiums gestärkt gegenüber dem Senat, der eben tatsächlich eigentlich das demokratische Gremium an der Uni ist. Das Besondere war, dass diese zwei Gremien zusammengetagt haben am vergangenen Montag, was einmal uns die Möglichkeit gegeben hat, den Hochschulrat auch mal zu sehen, zu wissen, was da für Leute sind. Nein, die tagen nicht öffentlich. Es ist eigentlich unmöglich, auch zu wissen, welche Themen sie dort behandeln. Das ist ein Hauptkritikpunkt, den man an diesem Hochschulrat haben kann. Und vor allem auch noch einige Mitglieder vielleicht als Anekdote. Einer der Vertreter aus dem Hochschulrat hat sich vorgestellt und gesagt, er wäre hier als Vertreter von Sanofi, einer Pharmaunternehmen. Ja, und was ist da passiert am Montag jetzt direkt? Also, wir wollten in dem Fall als ASTA die Möglichkeit nutzen, dieser gemeinsamen Sitzung, die es so vor einigen Jahren zum letzten Mal gab,

der Spielraum ist jetzt groß. Also die Zustimmung an der Universität ist durch alle Gremien gegeben und dadurch ist es eine starke Stimme, der man jetzt aber auch ein entsprechendes Podium verleihen sollte. Und deshalb ist unser Plan als AStA nun, das nicht nur als Pressemitteilung etwa rauszugeben, sondern diese Forderung, dieses Schreiben direkt nach Wiesbaden zu bringen, in den Landtag. Wohin wir das bringen können, genau, wissen wir noch nicht. Wir werden schauen. Wir hoffen, wir kommen weiter als bis zur Pförtnerin. Aber das werden wir sehen. Und wir sind im Kontakt mit der Uni und hoffen auch, dass das Präsidium physisch uns unterstützt, indem sie nämlich mitkommen nach Wiesbaden in 2 Wochen. Verfolgt weiterhin das Programm. Was wir als AStA dazu euch mitteilen. Wäre meine Empfehlung. Wir werden das natürlich auf der Homepage des AStA entsprechend mitteilen, wie wir das planen. Und das wäre natürlich, die Stimme wird natürlich stärker, je mehr da mitkommen. Je nachdem, wie das ausgeht, kann ich euch ja jetzt schon mal die Einladung aussprechen. Wenn ihr das dann erfolgreich überreicht habt, seid ihr natürlich hier gerne wieder gesehen und gehört, um von euren Erfahrungen zu berichten, ja, wie es denn so war im Landtag. Ja, habt ihr sonst noch irgendwelche Mitteilungen, die ihr mal so durch ganz Marburg verbreiten wollt? Wir laden natürlich sämtliche Statusgruppen und andere Gruppen dazu ein, sich zu beteiligen. Denn es geht halt nicht nur um eine Finanzierung, die irgendwie Studis helfen soll, sondern allgemein um die Freiheit von Wissenschaft und Forschung und Lehre, die halt grundgesetzlich eigentlich zugesichert ist. Und dafür müssen halt auch ausreichend Finanzmittel da sein. Das kann halt nicht so sein, wie es zurzeit der Trend ist, dass es über Drittmittelfinanzierung und im Rahmen der Wettbewerbshochschule läuft. Insofern ist das ein gesamtgesellschaftliches Interesse und wir rufen ausdrücklich dazu auf, dass sich sämtliche Gruppierungen daran beteiligen. Und das ist auch ein zentraler Punkt, den wir eben unterbringen können, der uns extrem wichtig war, nämlich, dass die Uni nicht nach einer Logik wie ein Unternehmen organisiert sein darf, sondern dieser Raum, in dem sich Wissenschaft abspielt, frei sein muss von wirtschaftlichen, insbesondere privatwirtschaftlichen Interessen oder auch der Logik. Und dass der ständige Konkurrenzdruck, der künstlich erzeugt wird zwischen den Hochschulen, einen negativen Effekt auf die Wissenschaft hat. Ja, zu den marktwirtschaftlichen Logiken, in denen ein Bildungssystem funktioniert, werden wir nachher auch noch ein bisschen was von den chilenischen Bildungsaktivistinnen erfahren. Wir machen jetzt erstmal noch eine kleine Musikpause und dachten uns dann, dass wir vielleicht nochmal über das Professorenbesoldungsurteil, was jetzt so groß durch die Presse ging, vielleicht mit euch noch ein kleines Wörtchen wechseln können. Ja. Genau, und jetzt gibt es Us Three mit It's Like That. Ja, und schon sind wir wieder live da, gell? Da sind wir wieder, genau. Ich wollte noch darauf hinweisen, wir sind ja hier gerade mitten in der krassen Diskussion mit Matze und Valentin vom AStA. Wem das alles gerade ein bisschen zu schnell geht und wer sich aber dafür interessiert und mit den Infos nicht so klarkommt, es gibt die Sendung auch als Podcast, also natürlich nicht sofort danach, aber in Kürze. Und den Podcast findet man dann auf soundcloud.com/reducation, allerdings mit AE, also RAE DUCATION. Danke, ja, schon. Ja, das ist ein bisschen schwierig manchmal. Ich würde sagen, ihr macht jetzt einfach mal weiter. Genau, wir hatten euch ja noch versprochen, dass wir nochmal das letzte Bundesverfassungsgericht-Urteil, was ja doch einen ziemlichen starken Marburger Bias hatte, hier nochmal ein bisschen besprechen wollen. Ne? Also am Dienstag gab es ja ein Urteil vom Karlsruher Verfassungsgericht, was, wenn ich das richtig zusammenkriege, korrigiert mich, falls ich falsch liege, sich dagegen ausgesprochen oder sich gegen die aktuelle Besoldungspraxis von Professoren, vor allem in Hessen, ausgesprochen hat. Ne? Also da hat ein Marburger Professor, ein Chemieprofessor, hat da geklagt, mit Unterstützung auch, glaube ich, aus der rechtswissenschaftlichen Fakultät von hier. Und das Verfassungsgericht hat anerkannt, dass quasi die Art und Weise, wie das Land Hessen die Menschen besoldet und vor allem, wie sie die Zusatzbesoldung festlegen, dass das nicht weder transparent noch gerecht wäre. Vor allem, glaube ich, die Gerechtigkeitsschiene spielt eine große Rolle. Aber ja, wie habt ihr denn das Urteil verfolgt und wie bewertet ihr das? Der Professor, noch als kleine Ergänzung, hat ja sozusagen innerhalb seines Beamtenrechtes geklagt. Und nämlich darauf, dass er aufgrund seines Alters und seiner Leistung, die er bringt, also Leistung in Anführungsstrichen jetzt mal gesehen, nicht vergleichbar ist mit ähnlich gleichgestuften Beamten, nämlich in diesem Fall zum Beispiel Studienräten, die das Gleiche verdienen ungefähr, teilweise sogar mehr. Studienräte sind so Lehrern, angedienter genau, Lehrer. Das ist ein Beamtenrang bei Lehrern. Genau, da hat er halt recht bekommen, dass das nicht vergleichbar ist. Dazu muss man wissen, dass Professoren, Professorinnen meistens erst im Alter von 40 Jahren berufen werden und davor eine sehr, sehr lange Beschäftigung haben. Zu den Bedingungen dazu kann Walle vielleicht leider noch was erzählen, wie so eine Beschäftigung davor aussieht. Und wir begrüßen eigentlich generell dieses Urteil, da wir schätzen, dass dadurch einerseits die Unabhängigkeit von Wissenschaft und somit auch Lehre, was uns als Studis natürlich wichtig ist, erhöht wird, damit halt es nicht so eine krasse Drittmittelabhängigkeit, wie es derzeit der Fall ist, zustande kommt. Also, was heißt das, Drittmittelabhängigkeit? Also es ist zurzeit halt so, durch diese W-Professuren, früher gab es eine andere Besoldungsform, das hieß C-Professuren, das war ein höherer Gehalt, und diese W-Professuren haben halt einen geringeren Grundgehalt und damit im gleichen Zuge aber sogenannte Drittmittel, einen Drittmittelanteil, wo die durch Drittmittelforschungsprojekte, die die anwerben, zum Beispiel durch die freie Wirtschaft oder durch Rüstungsunternehmen, die irgendwie auch staatlich teilweise finanziert sind, als Beispiel Drittmittelprojekte für die Uni ranholen und damit eine Provision für ihre eigenen Gehaltsstufen bekommen. Das heißt, je mehr sie sozusagen die private Wirtschaft ins Boot Universität holen, desto höher fällt ihre Besoldung aus. Ganz genau, das ist sozusagen der Anreiz, den die Uni da gesetzt hat, beziehungsweise die Landesregierung durch dieses Umstufungsgesetz der Professoren, dass die Professoren dafür zu sorgen haben, dass die Wirtschaft die Uni mitfinanziert, aus Eigeninteresse somit, dass ihre Besoldung umgeht. Und unser Gedanke dazu ist halt, dass wenn die Grundbesoldung höher ist, dass halt dieser Anreiz zu diesen Drittmitteln geringer wird. Aber gleichzeitig sagen wir natürlich auch, dass diese Drittmittel-Einwerbungstendenz zurückgedrängt werden muss. Und das ist damit natürlich noch nicht geschehen. Ja. Und nun gibt es ja auch noch andere Beschäftigte. Das war so die Idee, die ich hatte, als ich von dem Urteil gehört habe, die armen Professoren. Gut, die können gerne mehr verdienen. Aber ich meine, wenn ich mich so in meinen Seminaren umschaue, dann sind die meisten ja nicht im Professoren- oder Professorenrang, sondern das meiste wird ja immer noch vom sogenannten Mittelbau gestimmt. Die haben davon keinen Vorteil, oder? Nee, und da liegt eigentlich auch das eigentliche Problem der Finanzierung der Gehälter an der Uni. Also eine Professur, das ist ja quasi die Krönung einer Universitätskarriere, und wie Mats ja schon gesagt hat, erreicht man auch sehr spät erst, wenn man sie denn überhaupt erreicht. Und davor muss man sich auf sehr prekäre Weise, prekär bedeutet quasi schlecht bezahlt, unter schlechten Arbeitsbedingungen, durch die Karrierestufen quasi die Karrierestufen hochklettern. Und es gilt als großer Erfolg, wenn man das dann überhaupt mal so weit bringt zur Professur. Aber gleichzeitig arbeitet man da schon teilweise als selbstausbeuterisch. Das fängt dann an, wenn man eine Doktorarbeit schreibt. Da gerade im gesellschaftswissenschaftlichen Bereich wird überhaupt nicht, man wird dafür nicht finanziert. Also oft, das sprich, man muss sich über Jahre selber irgendwie über Wasser halten. Und dann geht's halt weiter. Wenn man dann mal eine Anstellung bekommt an der Uni, sind die oft oder eigentlich immer nur befristet. Sprich, man kriegt halt einen Vertrag, manchmal einfach nur so für ein halbes Jahr oder für ein paar Monate. Es wird immer wieder verlängert oder auch nicht. Man hängt also einfach in der Luft. Und das ist dann das Problem. Gleichzeitig muss man viel Lehre machen, hat viele Studierende, kriegt aber am Ende... Ja, also ein mageres Gehältchen. Ein mageres Gehältchen, ja, auf jeden Fall viel zu wenig Geld. Und das muss man viel mehr sehen. Nur die können sich nicht auf ein Beamtenbesoldungsrecht berufen, weil diejenigen sie sind keine Beamten, und die können auch nicht einklagen. Sie können wie andere Leute, die eben auch keinen Mindestlohn bekommen, gibt's nicht, oder auch kein Mindestgehalt, können quasi nicht einfordern, dass sie mehr Geld haben müssen, dass sie ein Verfassungsrecht hätten auf mehr Geld. Und gleichzeitig eben das Problem ist, dass prekär Beschäftigte durch ihren Status, durch ihre viele Arbeit sich auch sehr schlecht organisieren können und dementsprechend auch schwer für sich einstehen können. Ja, da gibt es ja in Marburg, kann man ja im Rande mal erwähnen, gibt es ja die Hilfskraftinitiative, ne? Ja. An die jede Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter sich rein theoretisch zumindest wenden kann, wenn es dann Zeit und Geld erlaubt. Genau, und sonst vielleicht auch noch eine Anekdote am Rande. Die Eva Kühne-Hermann hat ja auch auf dieses Urteil schon reagiert per Pressemitteilung, ne, und hat ja da beispielsweise, so wo du das gerade schon erklärt hast, dass Angestellte eben nicht sich auf Beamtenrecht berufen können, auch nochmal die Möglichkeit ins Spiel gebracht und darauf hingewiesen, dass nach dem Hessischen Hochschulgesetz ja auch Professorinnen in einem Angestelltenverhältnis übernommen werden können, was dann so schön unter flexiblen Arbeitsverhältnissen verkauft wird. Heißt natürlich auch, dass auch genau denen diese Arbeitsbedingungen drohen könnten im Zuge dieses Urteils, wie auch schon im Mittelbau. Genau, ja. Und hier kann man dann den großen Bogen spannen, eigentlich zur Resolution, zu unserer Forderung, die Grundfinanzierung zu erhöhen. Da sind eben auch die Gelder drin, mit denen Personal bezahlt wird. Und auch das ist gefragt. Und unabhängig davon, dass es sowieso schon viel zu wenige gibt, werden die auch noch schlecht bezahlt. Und daran hängt eben alles. Und deshalb, es geht auch nicht nur darum, wie wir in der Resolution gefordert haben, ausreichend zu zahlen, sondern tatsächlich erheblich mehr Finanzierung zu bekommen, gerade dass sich eben solche schlechten, prekären Arbeitsverhältnisse auflösen und tatsächlich dann Wissenschaft, losgelöst von ständigen materiellen Sorgen, stattfinden kann. Und an so einer Reaktion der Ministerin kann man dann sehen, wie wenig Problembewusstsein da ist und wie viel wirtschaftliche Logik da schon mitspielt und man passt es an, man tut nicht mehr so, als würde man da mit Menschen zu tun haben, sondern sieht am Ende nur noch die Zahlen, und dagegen gilt es anzugehen. So eine Resolution ist ein Schritt, aber es gilt auch immer wieder Öffentlichkeit dagegen zu schaffen, und die Leute müssen sich organisieren, es muss Möglichkeiten gegeben werden, dass sich gerade wissenschaftliche Mittelbau, du hast die Hilfsgrad-Initiative angesprochen, die beschäftigt sich aber eher natürlich mit studentischen Beschäftigten. Gerade auf der Mittelbauebene fehlt da ganz viel, und da ist ein hohes Defizit. Um da Verbesserungen zu erreichen, müsste viel mehr dort passieren. Ja, weil du hattest ja eben schon gesagt, dass es da auch halt wieder dieses wirtschaftliche Gedankengut durchkommt. Und das ist eigentlich auch dieses Ehrwitzige an der Mittelbausituation. Diese Beschäftigungsverhältnisse im Mittelbau entstehen in ganz vielen Fällen auch erst dann, wenn die Beschäftigten nachweisen können, dass sie halt Drittmittelprojekte haben. Also es ist nicht so, dass irgendwie jetzt als Beispiel ein Professor, eine Professorin zu einem ehemaligen Studierenden kommt und sagt, willst du nicht bei mir irgendwie promovieren, sondern das läuft halt so rum, dass die nachweisen müssen, dass sie zum Beispiel ein Stipendium haben, aber in den meisten Fällen eben ein Forschungsprojekt einer privatwirtschaftlichen Firma irgendwie, und aufgrund dieser Förderungszusage können sie dann erst im Mittelbau arbeiten und promovieren. Und das ist halt eine ganz generelle Tendenz in dem Bildungswesen, und das ist umso ehrwitziger, wenn man sich halt anguckt, wie allgemein die Finanzierung von Bildung und Sozialen zurückgeht, aber gleichzeitig die privaten Vermögen in Deutschland ansteigen. Ja. Und in diesem Zuge halt solche Umstrukturierungen im Bildungswesen gemacht werden. Ja, das klingt alles nach einem riesengroßen Teufelskreis, auf den wir hoffentlich noch schaffen, auszustoßen. Ja, ich möchte mich erstmal bei euch bedanken hier, dass ihr uns besucht habt. Ihr könnt auch gerne noch ein bisschen länger bleiben. Ich weiß nicht, wie so eure zeitlichen Pläne für den Abend noch aussehen. Wir haben immer gerne Gäste hier. Und ja, bevor es dann weiter mit ACTA geht, hören wir jetzt erst noch mal Musik. Genau. Und zwar ein Lied aus dem schönen Jahr 2003, als Copyright-Ansprüche im Internet noch von South Park durch den Kakao gezogen wurden. Brent Björk mit Johnny Calls. Jo, da sind wir wieder mit Reducation auf Marburg 90.1. Radio Unerhört Marburg 90.1. Jetzt geht's weiter. Walle und Matze haben uns verlassen, aber wir machen trotzdem weiter hier mit ACTA, SOPA und PIPA. Das klingt erstmal komisch, aber es handelt sich dabei um Verträge, um Gesetze. Nein, Gesetze sind es noch nicht. Also ACTA zumindest. Ja, SOPA ist schon ein Gesetz, PIPA zum Glück nicht, aber dazu kommen wir noch. Es gab ja, das hat man vielleicht mitbekommen, jetzt am Samstag weltweit Proteste und eigentlich auch ziemlich gut besuchte Demonstrationen. Und in Frankfurt war auch eine, ich war da und habe auch ein bisschen was mitgeschnitten, das hören wir uns nachher noch an. Ich werde aber erstmal ein bisschen jetzt erzählen, was ACTA eigentlich bedeutet und auch die anderen beiden Geschichten. Und ja, ACTA, das ist natürlich eine Abkürzung und steht für Anti-Counterfeiting Trade Agreement, also wenn man es übersetzen will, irgendwie Anti-Produkt-Piraterie-Handelsabkommen. Klingt total bescheuert und ist es irgendwo auch, aber warum, liegt nicht am Namen, sondern das möchte ich jetzt ein bisschen erklären. Es geht formal um Copyright, also um Urheberrechte. Ja, Leute haben irgendein Recht, irgendein Patent auf eine Sache angemeldet. Im Internet, so ist die Meinung dieser Urheberrechtsinhaber, werden ständig und dauernd und viel zu viel Urheberrechte verletzt. Also Leute nutzen Inhalte, greifen auf Inhalte weit zurück, benutzen sie, verwenden sie weiter, tauschen sie, verbreiten sie, ohne dass dabei jemals was bezahlt wird. Das ist eben natürlich für Leute, die Geld verdienen möchten mit ihrem Zeug, ein Problem. Darum gibt es eben dann jetzt dieses Gesetz. Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier für das Radio einen Jingle bauen will und dann irgendwie, weil ich es so geil finde, von Justin Bieber unbedingt einen Schnipsel reinbringen würde in den Jingle, dann hätte ich ein Problem. Ja, das wäre eine Urheberrechtsverletzung, wenn ich es im Internet machen würde. Genau. Dieses Gesetz, ACTA, ist beschlossen worden hinter verschlossenen Türen unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Es gab da keine demokratisch gewählten Vertreter, die da beteiligt waren. Es gab keine Öffentlichkeit, es wurde nicht kommuniziert. Was da abgeht und was da drinne steht, bis heute ist meines Wissens der komplette Text nicht einsichtbar, vor allem nicht die aktuelle Version. Und jetzt kann man sich fragen, wer hat das denn dann geschrieben? Beteiligt waren viele Vertreter, also Diplomaten von Staaten wie der EU, den USA, Großbritannien, Japan, Mexiko und Südkorea und noch einige andere, aber eben auch jede Menge Lobbyisten diverser Industrien, sowie der Filmindustrie, der Musikindustrie etc. Und die Leute haben eben zusammen, seit 2008 sitzen die zusammen und beraten eben, wie sie ein Gesetz einbringen können, das weltweit Urheberrechtsverletzungen regelt. Und zwar in dem Sinne, dass sie festgestellt werden und die Leute, die sie begehen, auch gleich belangt werden können, finanziell, indem man sie verklagen kann. Um jemanden verklagen zu können, braucht es natürlich ein Gesetz, das derjenige gebrochen hat. Und momentan ist es eben so, dass in Deutschland durch ACTA eigentlich gar keine neuen Gesetze notwendig wären, weil unser Urheberrecht schon so angelegt ist, dass wenn man Urheberrechtsverletzungen im Internet begeht, eben auch belangt werden kann. Das Problem ist die Nachweisbarkeit. Ja, also der Staat, momentan ist er noch nicht in der Lage, unsere Netzaktivitäten hundertprozentig zu überwachen und daraus dann zu schließen, ob wir Urheberrechtsverletzungen begehen oder nicht. Und das ist auch das richtig Trickige an ACTA, denn dadurch soll das passieren. Und zwar in der Hinsicht, dass die Internetprovider verpflichtet werden, den Datenverkehr der Nutzer, das heißt alles, was ich am PC mache mit dem Internet, alles, wenn ich eine Seite aufrufe, wenn ich was runterlade, was hochlade, wenn da eine Urheberrechtsverletzung dabei ist, dann müsste der mein Provider, also zum Beispiel T-Online, müsste das dann melden. Und das geht sogar noch weiter, er meldet das nicht nur so, sondern er gibt meine Daten dann, wenn ich eine Urheberrechtsverletzung begangen habe, gibt er meine Daten gleich weiter an den jeweiligen Urheberrechtseigentümer. Also angenommen, ich lade jetzt die neueste Single von Popstar XY runter, dann meldet T-Online gleich, hey, der Yannick, der hat da das Lied runtergeladen, das hat er leider nicht bezahlt. Also schicke ich gleich mal hier an Sony dem seinen Namen und seine Adresse, dann können sie ihn gleich mal dick verklagen. Das würde durch ACTA möglich werden, ja, weil wenn die Internetprovider sich weigern würden, diese Überwachung durchzuführen, dann würden sie sich selber nach dem Gesetz strafbar machen und könnten selber verklagt werden. Also ist klar, dass sie das dann machen würden. Jetzt kann man sich, was für mich persönlich leider auch unklar ist, fragen, wie diese Datenüberwachung überhaupt aussehen sollte, weil wir sind ja nun mal allein schon in Deutschland mehr als 80 Millionen Menschen. Keine Ahnung, wie viel davon das Internet nutzen, aber es sind sicher eine Menge. Aber grundsätzlich ist das für mich auch kein Argument zu sagen, ist ja okay, das kriegen sie eh nicht auf die Reihe, uns alle zu überwachen. Ja, genau, jetzt muss ich mal noch kurz mich zurechtfinden. Ja, also der Stand der Dinge ist jetzt, dass eigentlich alle Länder, die beteiligt waren, also die Diplomaten der Länder, die an diesem Abkommen beteiligt waren, haben das Abkommen unterzeichnet, ja. Aber bei diesen internationalen völkerrechtlichen Abkommen ist es nun mal so, dass eine reine Unterzeichnung des Abkommens noch nicht bedeutet, dass es Gesetz ist. Das Gesetze müssen immer erst wieder ratifiziert werden. Das heißt, dass die Parlamente, sofern es sowas gibt, müssen dieses Abkommen annehmen und dann wird es in ein Gesetz geschrieben. Das ist in Deutschland nicht passiert. Es wurde jetzt auch aufgeschoben aufgrund der Proteste vom vergangenen Samstag und des Online-Protestes, der Petitionen und Zusendungen, die es gab. Ob es jetzt überhaupt noch zur Abstimmung kommt oder nicht, wird sich zeigen. Das hängt, denke ich, sicherlich noch von dem Protest ab, den es jetzt weiterhin geben wird. Und in Polen zum Beispiel wurde es abgelehnt. Da wurde es zur Abstimmung gestellt und das Parlament hat es abgelehnt. Da kann man also sehen, dass dieser Protest durchaus was bringt. Gut, das waren mal so die Eckdaten zu ACTA. Es ist, wie gesagt, ein Handelsabkommen, was Internetprovider dazu verpflichten würde, unsere Aktivitäten im Internet zu überprüfen, mit dem Ziel, Urheberrechte zu schützen und all diejenigen zu verklagen, die dagegen verstoßen. Die Kritikpunkte sind, denke ich, offensichtlich. Einerseits dieses Beschließen hinter verschlossenen Türen unter Ausschluss der Öffentlichkeit und ohne demokratisch gewählte Vertreter. Dann ein weiterer Kritikpunkt, der von Anonymous hauptsächlich geäußert wurde, ist, dass anscheinend in ACTA auch Saatgut und Tiere geregelt, also die Patente auf Saatgut und Tiere stärker geregelt werden würde und so den Austausch in der Hinsicht auch verschlechtern würden und eben auch bei Medikamenten, die auf abgelaufenen Patenten basieren, sogenannte Generika, deren Einsatz würde dadurch auch eingeschränkt werden, da eben die Patentrechte stärker reguliert werden und da eben dann Verstöße auch entsprechend geahndet werden würde. Das heißt, es würde weniger Generika geben, also weniger günstige Medikamente. Und ja, mit dem Saatgut kann man sich vorstellen, welche Konzerne damit zusammenhängen. Das ist sicherlich Monsanto, die dann auch ein Interesse dran haben, dass da die Patentrechte stärker reguliert werden und stärker auch die Gesetze einfach durchgesetzt werden. Und ein weiterer Punkt, der denke ich auch offensichtlich an sich ist, ist, dass die gesamte Internetkultur, so wie wir sie seit einigen Jahren, seit mehr als 10 Jahren haben, die basiert komplett auf dem Teilen und Weitergeben und Weiterverwenden von Inhalten, die es schon gibt. Ja, das denke ich, kennt jeder, der mal im Internet irgendwas gemacht hat. YouTube, Twitter, andere Seiten, Informationen werden geteilt an ein großes Publikum, ein unüberschaubar großes Publikum. Inhalte werden weiterverwendet. Es gibt Leute, die machen irgendwie jede Woche Filmkritik und zeigen da Ausschnitte aus Filmen. Oder es gibt Leute, die machen Remixes aus bestehenden Musiken oder mischen verschiedene Musikstücke zusammen. Also das passiert halt einfach. Und dieses Gesetz würde eigentlich diese Kultur absolut unmöglich machen. Ja. Wir haben, das ist halt so eine Sache, was wirklich zeigt, wie gesellschaftsfremd dieses Gesetz ist, da es eigentlich überhaupt keinen Bezug darauf nimmt, wie das Internet momentan stattfindet. Und ja, jetzt kann man sagen, es geht ja hier nicht nur um Katzenvideos, es geht auch um politischen Protest. Wenn man sich anschaut, welche Rolle die Internetmedien in sozialen Revolutionen spielen, das ist natürlich eine weitere Komponente, dass eben auch eine politische Zensur theoretisch möglich wird. Ja, wenn irgendwelche Gruppen Inhalte kommunizieren, die unliebsam sind, dann ist die Frage, wie schwer es ist, denen nicht noch eine Urheberrechtsklage anzuhängen und somit deren komplette Kommunikation zu unterbinden. Das ist jetzt natürlich vielleicht ein bisschen panisch, aber grundsätzlich ist die Möglichkeit da nicht mehr so weit fern, auch dass es durchaus zu politischer Zensur und zur Einschränkung der Meinungsfreiheit kommt. Jetzt unterbreche ich das mal hier meinen Monolog und spiele mal ein bisschen Musik. Und zwar Peace Rock von The Doors. Jo, da sind wir wieder auf Radio Unerhört 90.1, Reducation. Ja, ich komme jetzt nochmal auf die Demo in Frankfurt zu sprechen. Da war ich ja und habe mir das angeschaut. War echt gut besucht, viele Leute, auch sehr, sehr bunt gemischt. Ich habe nicht das Gefühl, dass sie so sehr politisiert sind, aber war auf jeden Fall interessant, mal so viele Leute auf der Straße zu sehen in Frankfurt. Getragen wurde das wohl hauptsächlich von der Piratenpartei und ja, wir sind da halt dann durch die wirklich krasse Kälte gestapft und haben alle, oder naja, die meisten haben schön fleißig. Genau, das hat man da so rumgeschrien. Ja, wir sind viele, wir sind laut, weil ihr uns die Freiheit raubt. Stimmt ja sogar mit ACTA, was die Internetfreiheit angeht. Die Piratenpartei hat dann im Prinzip auch versucht, so ein bisschen zu animieren. Das fand ich teilweise ein bisschen strange, aber ja, gut. Es war auf jeden Fall eine sehr friedliche Demo. Es gab kaum Auseinandersetzungen mit dem Staat, mit der Polizei. Es gab eine Situation, da wurde ein Demo-Clown von einem anderen von der Polizei festgenommen. Das ist ja fast die Polizei als Clowns bezeichnet. Nein, Quatsch. Das ging aber auch gut aus. Also da haben die Leute gleich reagiert, sich vors Auto gesetzt und nach kurzer Zeit war der Clown auch wieder frei. Das können wir uns an sich auch nochmal kurz anhören. Hey! Hey! Also richtig friedlich klingt das jetzt nicht. Ja, war es aber tatsächlich. Ja, das geht jetzt ein bisschen, die Aufnahme, müssen wir uns auch nicht ganz anhören. Auf jeden Fall, irgendwann haben die Leute dann geschrien, lass den Clown frei. Und irgendwann hat die Polizei reagiert und eine Durchsage gemacht, dass die Person dann freigelassen war und dann wurde sie auch freigelassen. Also war echt dann, das war das Einzige, was ich mitbekommen habe, was irgendwie dass die Form einer Auseinandersetzung hatte. Es gab aber natürlich einige Redebeiträge. Ich habe da einen ausgesucht. Da hat einer so ein bisschen versucht, die Verbindung zwischen Internetfreiheit und Bildung herzustellen. Das hörte sich dann folgendermaßen an. Es nun im Aktentwurf angedacht ist, sogar die Verwertungsrechte für lebende Materie, das heißt für Pflanzen oder auch Tiere, in ein Gesetz zu packen, zeigt das brutale Streben nach Profit und Ausbeutung. Jeder ist davon betroffen. Egal wo, egal wann. Das höchste Gut ist die Menschlichkeit. Um diese zu schützen, bedarf es aufgeklärter, gebildeter, ich meine wissender Menschen und Gesellschaft. Denn nur wer weiß, was war, kann erahnen, was eintreten kann. In diesem Sinne, Bildung für alle Kinder dieser Welt. Jo, Bildung für alle Kinder dieser Welt. Das fand ich, war ganz gut. Dann war ein weiterer Redebeitrag, der hat einen ganz netten Vergleich gebracht, und zwar über die Entstehung Hollywoods. Und das ist eigentlich ganz lustig, weil die ganzen Hollywood-Studios jetzt natürlich dick dabei sind, dass ACTA gepusht wird und durchkommt, damit niemand mehr unerlaubt ihre Filme auf Kino.to oder so anschaut. Und ich hau mal den Redebeitrag rein. Wurde in den USA vor allem Filme aus Europa gezeigt. Das lag an Patenten, die Edison hatte. Patente über Projektoren, über die ganze technische Seite der Filmindustrie. Und viele kleine, kreative Unternehmen, die wir heute kennen, wie Paramount, Columbia, Warner Brothers, die gingen in den Westen. Die flohen vor Patentschutz, um Gesetze zu brechen, um nicht verfolgt zu werden. Weil Gesetze endeten damals an der Landesgrenze. Und so gingen sie in eine hügelige Landschaft namens Hollywood Hills. Und jeder von uns kennt Hollywood. Sie sind reich geworden. Sie sind berühmt geworden. Und vor allem sind sie deshalb reich geworden, weil sie Gesetze gebrochen hatten und Patente nicht genommen haben. Und gesagt haben, wir heißen uns dran. Die haben probiert und die haben Gesetze gebrochen. Und diese Firmen kommen nun an und behaupten, dass Copyright genau das ist, was Innovation bringt. Diese Firmen behaupten, dass Stillstand das ist, was wir haben wollen. Und deshalb, bitte, liebe Filmindustrie, erinnert euch an Edison Studios. Die sind 1918 pleite gegangen. Jo, genau. Ich muss mich entschuldigen für diese Zwischenrufe, die da in der Aufnahme sind. Das war nicht geplant, das waren halt Leute, die um mich herum standen. Ich habe es nicht so weit nach vorne geschafft. Ja, auf jeden Fall fand ich ein netter Vergleich. Und was auch vielleicht noch dazu passt, ist ne, diese Guy Fawkes-Masken, diese Anonymous-Masken, die man gerne kauft und dann auf solche Demos geht, weil es halt echt schon ziemlich cool ist so. Die Rechte an diesen offiziellen Masken hat Time Warner. Ja? Also das heißt, wenn ich jetzt so ein richtig motivierter Mensch bin, der ACTA scheiße findet und sich deswegen so eine Guy Fawkes-Maske kaufe und dann auf die Straße gehe, um gegen ACTA zu demonstrieren. Es sind blöde Komponente, dass ich mit dieser Maske dann Time Warner unterstütze und Time Warner unterstützt ACTA und naja, nur so eine kleine Pointe am Ende. Ja, also generell finde ich, ist einfach ein schwerwiegendes Problem mit ACTA, dass wir dass die Informationslage nach wie vor, glaube ich, ziemlich schlecht ist. Viele Leute haben immer noch nicht wirklich einen Plan davon, was da geht und was das soll und warum das ein Problem ist. Und das merkt man, finde ich, an der Frage, wie lange wir noch ein freies Internet haben. Wenn man sich diese Frage mal in eine Runde reinwirft, dann gibt es meistens zwei Reaktionen. Manche Leute sagen, ja, ist die banalste Frage überhaupt. Das Internet wird in 2 oder in 5 Jahren nicht mehr frei sein und komplett kommerzialisiert sein. Andere Leute werden sagen, was für eine Quatschfrage, ist doch absoluter Schwachsinn, das Internet wird immer frei sein. Und an dieser Spaltung, also das habe ich zumindest beobachtet, finde ich, kann man sehr gut ablesen, dass echt noch sehr viel Informationsbedarf da ist und viel Aufklärung. Weil wenn Gesetze wie ACTA, das könnte ja auch durchaus nur der erste Schritt in einer langen Agenda sein, wenn solche Gesetze durchkommen, wird es vielleicht tatsächlich irgendwann kein kommerzfreies und kein freies Internet mehr geben. Und ja, vorhin hatte ich ja noch das mit der Überwachung angesprochen, dass das vielleicht technisch gar nicht so gut geht. Wenn man sich so die Entwicklung der Technik anschaut, dann ist die Frage, ob es nicht nächstes Jahr oder in übernächstes Jahr oder in 5 Jahren dann tatsächlich geht. Ja, ich hatte hier noch ein paar andere Punkte. Ja, und zu den Medikamenten hatte ich ja Monsanto angesprochen. Wir haben aber auch in Deutschland natürlich Konzerne, die da dick dahinter sind. Das wäre zum Beispiel die BASF, die da auch sehr engagiert ist, sage ich mal. Es gibt die Lauthäuser Schnarrenberger, unsere Justizministerin, die hat so mal zu ACTA sich geäußert und gemeint, dass ja kein einziges Gesetz in Deutschland geändert werden müsste. Ja. Das Problem ist, dass durch so ein Gesetz wie ACTA diese Gesetze natürlich krass zementiert werden würden. Und grundsätzlich zeigt sich daran auch an so einer Aussage auch, dass es keinerlei Reflexion darüber gibt, dass die bestehenden Gesetze vielleicht auch nicht in Ordnung sind. Weil die angesprochene Internetkultur ist einfach nicht vereinbar mit einem sogenannten Urheberrecht auf geistigem Eigentum. Marius, passt du noch? Ja, also vielleicht einfach, um das nur zu verdeutlichen, warum das Urheberrecht einfach nicht mehr zeitgemäß ist, finde ich, ist immer die Google-Bildersuche, die bestimmt jeder von uns mal gemacht hat, ein wunderbares Beispiel, weil jeder, der mal eine Google-Bildersuche gemacht hat, hat gegen das deutsche Urheberrecht verstoßen. Weil in dem Moment, wo ich die Google-Bildersuche durchführe, kriege ich ja diese ganzen Bilder auf meinen PC. Und sie werden mindestens im Arbeitsspeicher zwischengespeichert. Das heißt, sie werden kopiert. Und wenn irgendeins von den vielen Bildern, die ich in dieser Google-Bildersuche nicht mal angeklickt habe, sondern nur angezeigt bekomme, wenn ich dann nicht vorher den Urheber gefragt habe, also bei irgendeinem der Bilder, also ich kann ja nicht alle Urheber fragen bei einer Google-Bildersuche, dann habe ich dann eine unerlaubte Kopie gemacht. Ja, das wäre auch krass unpraktisch, oder? Ich meine, wozu braucht man Google-Bildersuche mal schnell? Wenn man das deutsche Urheberrecht konsequent anwenden würde, dann müsstest du Facebook, du müsstest Google, du müsstest eigentlich alle sofort dicht machen, weil das sind nur Mittel, um das Urheberrecht zu brechen. Ja, und stattdessen kommt halt von Seiten der Regierung, ja, warum geht ihr überhaupt auf die Straße? Unsere Gesetze sind sowieso schon entsprechend ausgestaltet. Naja, es ist also auf jeden Fall spannend zu schauen, wie sich das mit ACTA weiterentwickeln wird. Und auch darüber hinaus, selbst wenn ACTA jetzt abgelehnt werden würde vom Deutschen Bundestag, ist die Frage, ob es nicht noch weitere Versuche geben wird. Weil das grundsätzliche Problem ist, denke ich auch, dass hinter diesen Urheberrechtsansprüchen, ja, das ist ja in unserem Wirtschaftssystem durchaus ein legitimer Anspruch. Wenn du Urheberrechtsinhaber bist, dann hast du den Anspruch darauf, dass das geschützt wird. Da ist der Staat sozusagen auf deiner Seite, um zu schauen, dass das klappt. Und daher könnte ich mir gut vorstellen, dass selbst wenn ACTA jetzt weggekickt wird und kein Thema mehr ist, dass es da andere Versuche geben wird. Und vielleicht werden sie es auch irgendwann mal schnallen, dass sie da vielleicht mehr Erfolg über nicht den geheimen Weg, sondern den öffentlichen Weg haben. Und dann wird es sehr, sehr wichtig sein, dass wir eine informierte und wirklich breit aufgestellte Bevölkerung haben, die sich der Thematik bewusst ist und sich damit befasst und sich dann auch äußert. So viel erstmal zu ACTA. Angekündigt waren auch noch SOPA und PIPA. Da gibt es gar nicht so viel zu sagen. SOPA ist im Prinzip eine ähnliche Variante, die in den USA durchkam. Und da werden aber allerdings eher Internetseiten, also Betreiber von Internetseiten belangt, die urheberrechtlich geschützte Inhalte zur Verfügung stellen. Ja, das könnte aber uns natürlich in Deutschland natürlich genauso betreffen. Ja, wenn du mal auf irgendeine Seite gehst, wo urheberrechtlich geschütztes Zeug ist und die wurde dann gesperrt durch SOPA, ja, Pech. Das ist nicht so, dass es dann für die Deutschen weitergemacht wird. Ja, und Piper ist etwas, das wurde gestoppt, geht in eine ähnliche Richtung. Da, also es wurde nicht gestoppt, sondern die Abstimmung wurde verschoben, ähnlich wie bei uns ACTA. Aber man bringt halt diese drei Gesetze gerne so in einer Reihe, weil sie alle im Prinzip, man ist gut vorstellbar, dass sie ja aus der gleichen Feder kommen. Wir machen jetzt erstmal weiter mit Musik und dann geht's nach Frankfurt bzw. Chile mit Steffen. Dort war er vor Ort und hat die Vorträge der chilenischen Aktivistinnen aufgenommen. Und ja, das Gute ist, dass Steffen sogar Spanisch richtig gut kann und er kann uns das sogar alles simultan übersetzen. Jetzt erstmal Musik. Bin ich aber gespannt. Ja, ich auch, total. Was hören wir denn jetzt? Ja. Jetzt gibt's Bob Marley, Get Up, Stand Up. Ja, da sind wir wieder auf Radio Unerhört 90.1 Marburg. Ja, Reducation und wir haben jetzt über den Senat der Uni Marburg gesprochen und über die Senatssitzung besser gesagt und gerade über ACTA. Jetzt geht's zu Chile mit Steffen. Genau, ich hatte die großartige Ehre, vor 2 Wochen war das ungefähr, nach Frankfurt zu fahren. Da waren 3 chilenische Studierendenvertreterinnen, beziehungsweise 2 Studierendenaktivistinnen und ein Gewerkschaftsvertreter zu Gast. Die sind bis vorgestern, glaube ich, durch Deutschland und Europa getourt, auf Einladung der Rosa-Luxemburg-Stiftung und der GEW, der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft. Ja, und haben so ein bisschen über ihre Proteste berichtet. Das dürften ja einige von euch mitbekommen haben. Die waren in letzter Zeit ziemlich erfolgreich unterwegs, haben ganz Chile in den Bann gezogen und über die Landesgrenzen hinweg. Und ja, die haben so ein bisschen über ihre Erfahrungen berichtet und darüber würde ich euch gerne berichten. Aber vorher spielen wir noch so einen kleinen Song von Violeta Parra. Die ist ja eine chilenische Ikone des politischen Liedes aus Chile. Der Song heißt auch Que vivan los estudiantes, hochleben die Studierenden. Und der ist so ein bisschen sowas wie die Hymne geworden, der Proteste in Chile. Darum ist das vielleicht eine ganz schöne Einleitung. Ja, da sind wir wieder zurück. Das war nochmal Violeta Parra, Que vivan los estudiantes. Genau, ich habe ja schon erzählt, ich war auf dieser Veranstaltung der chilenischen Studierendenaktivistin. Das war zwar insgesamt auf Einladung von GEW und RLS, wie ich auch schon gesagt habe, aber diese Veranstaltung in Frankfurt war auch nochmal auf besondere Einladung des DGB Hessen-Thüringen und fand demzufolge im DGB-Haus in Frankfurt statt. Das Ganze war auch, um es böse zu meinen, sehr gewerkschaftlich aufgebaut. Das heißt, da gab es erstmal ein Grußwort von der Vorsitzenden der GEW, dann gab es ein Grußwort vom DGB-Vorsitzenden Hessen-Thüringen. Dann gab es eine musikalische Einladung, die haben auch unter anderem dieses Lied gespielt, ganz tolle chilenische Musikerinnen. Und genau, dann gab es unter anderem auch noch eine Einladung hier von unserem Marburger oder ehemaligen Marburger Professor Dieter Boris, der ist mittlerweile emeritiert, aber ein sehr großer Lateinamerika-Kenner. Und damit auch ihr so ein bisschen reinkommt in die Thematik, dachten wir, nehmen wir auch noch einen kleinen Teil dieser Einleitung mit rein. Er hat quasi vorher schon in dieser ungefähr viertelstündigen Rede, keine Angst, die hören wir nicht ganz, erzählt, wie sozusagen den geschichtlichen Hintergrund Chiles, wie die Militärdiktatur war. Darauf kamen dann die Studierendenvertreter aber später nochmal zurück. Jetzt jedenfalls beleuchtet er nochmal die aktuellen politischen Verhältnisse in Chile. Und ja, hören wir doch mal rein. Sind gleichfalls steinreich, profitieren nicht zuletzt vom privaten Bildungssystem, einige Minister direkt, und zählen zu den bekanntesten Exponenten der herrschenden Klasse dieses Landes. In diesem Kontext vermehrten und steigerten sich gerade jetzt die sozialen Proteste gegen die nicht abgeräumten Hinterlassenschaften des Pinochet-Regimes. Zwar waren solche Proteste schon in früheren Jahren zeitweise aufgeflammt, so zum Beispiel die Proteste der Pinguine, wie sie genannt wurden. Aber jetzt gerade scheinen sich diese verschiedenen... Ja, da fehlt zwar noch ein kleines Stück, aber das ist gar kein Problem, das können wir gleich nochmal hören. Genau, das war der Dieter Boris, der das schon so ein bisschen eingeleitet hat. Er hat also quasi, ihr habt gehört, in Chile ist es irgendwie, gibt es eine krasse Konzentration von, nicht nur von Medien, was auch ein sehr großes Thema ist, sondern auch im Bildungswesen. Und es gab durchaus auch die letzten Jahre schon Protestwellen. Ich habe selber mal das Glück gehabt, 2005 oder 2006 war das, da gab es einen landesweiten Schulstreik, da war ich gerade so in Chile unterwegs und das war schon echt beeindruckend, was da so auf die Straße kam an Schülerinnen und Schülern, an Studierenden. Und ja, Dieter Boris beschreibt jetzt gleich nochmal, wie sich die Situation aber in diesem Jahr verändert hat. Aber jetzt gerade scheinen sich diese verschiedenen Bewegungen, bei denen auch die Gewerkschaftsbewegung, wie ja vorhin schon hervorgehoben wurde, der Hinweis auf Generalstreiks im August von der zentralen Gewerkschaft, scheint jetzt ein Moment nahe zu kommen, wo diese einzelnen sozialen Bewegungen stärker koordiniert vorgehen können und es zu Massenmobilisierungen in Chile kommt, wie sie in diesem Ausmaß zuletzt vor 40 Jahren stattgefunden haben. Genau, wenn Dieter Boris sagt, vor 40 Jahren stattgefunden haben, dann spricht er natürlich auf die sozusagen auf die Regierung von Salvador Allende an. Der ist dann 1973, am 11. September 1973 in einem blutigen Militärputsch gestürzt worden von eben jener Militärdiktatur, die danach unter anderem dieses Bildungssystem unter roher Gewalt eingeführt hat. Und ja, ihr habt vielleicht schon so ein bisschen gehört, da gab es auch durchaus mal Zwischenrufe oder Applaus, da war gut was los, fast 300 Leute habe ich gezählt und der Raum musste sogar noch erweitert werden. Ja, und als dann schließlich die chilenischen Studierendenvertreter das Szenario betreten haben, da hörte sich das wie folgt an. Genau, se va caer la educación de Pinochet. Die Bildungs- oder das Bildungssystem von Pinochet wird zugrunde gehen. Das sagen da vor allem, ich nehme an, viele chilenische oder lateinamerikanische Exilantinnen. Und dann hören wir doch gleich mal rein, was die erste der drei Vertreterinnen, wir haben leider heute nur sie im Programm, die Camila Vallejo, sie ist auch sowas wie das Gesicht der Bewegung, könnte man sagen, hat... Der Guardian hat sie, glaube ich, als Che Guevara des 21. Jahrhunderts bezeichnet und sie hat da einen ziemlichen Hype erlebt, gegen den sie sich eigentlich auch gut versucht zu wehren. Darum unter anderem diese Tour auch nicht umsonst zu dritt, denn sie will genau diesen Personenhype, dem will sie entgegenwirken und nimmt beispielsweise mittlerweile auch keine Interviewtermine mehr alleine wahr, sondern jetzt zumindest hier in Deutschland nur in dieser Troika der drei. Und genau, hören wir doch mal rein, was sie zu sagen hat. Wir werden es immer erst so einen kleinen spanischen O-Ton hören, den ich euch dann versuche danach zu übersetzen. Im Original, sozusagen im Original auf der Veranstaltung, war das immer so ein bisschen abgehackt. Da gab es den einen Satz, dann kam wieder der Übersetzer ran. Wir haben so ein paar Töne zusammengeschoben. Von daher entschuldigt vielleicht, wenn ab und zu mal ein Cut drin ist. Wir haben da nichts manipuliert, das hatte ich schon so hintereinander gesagt. Aber so hört sich doch schön an. El origen, obviamente, está en la... contrarrevolución que se hizo durante la dictadura militar, en la cual se limitó o se cortó con el proceso democratizador que se estaba llevando en el sistema educacional durante el gobierno de UPE, y se logra instaurar la lógica de la educación de mercado bajo esta reforma general del Estado neoliberal. Genau, sie sagt also, der Ursprung des Bildungssystems liegt zweifelsohne in der Konterrevolution der Militärdiktatur, also in diesem Putsch, die den demokratisierenden Prozess, also die Konterrevolution, den das Bildungssystem unter Allende eingeschlagen hat, abrupt stoppte. Ja? Seit der Militärdiktatur sei es gelungen, die Marktlogik im Bildungssystem zu implementieren. Was damit einherging, oder was mit der allgemeinen neoliberalen Ausrichtung des Staates einherging. Tatsächlich war das sage ich jetzt so off the record sozusagen, war das chilenische System ja eins, oder wenn überhaupt das erste, was strikt neoliberal ausgerichtet wurde, auch nicht nur in Lateinamerika, sondern auf der ganzen Welt, was quasi nach einem, das muss man auf der Zunge zergehen lassen, nach einem Experiment der Chicagoer Universität. Nach einem Experiment dieser Universität wurde ein ganzer Staat gestaltet und neoliberal umgebaut. Das heißt, die öffentlichen Einrichtungen wurden verkauft, unter anderem auch das Bildungssystem. Genau, das nur so am Rande. Jetzt hören wir mal weiter, was die Camila uns erzählt. Esa fue una de las medidas que permitió que además de que se hiciera un cambio a nivel de la regla del juego en la economía, se instaurara una hegemonía cultural, que es la hegemonía de mercado y que hace finalmente coartar las capacidades de transformación de la sociedad chilena. Es decir, la educación pública o la educación en general ya no estaba pensada para que la sociedad pudiera redefinirse, pensarse para poder transformarse, sino que pudiese ser un sistema educacional que permitiera la autorreproducción del aparato productivo, de las relaciones productivas y obviamente. Das alles führte also dazu, dass nicht nur in wirtschaftlicher Hinsicht neue Wege beschritten wurden, sondern sich auch eine ganze kulturelle Hegemonie herausbilden konnte. Eine Hegemonie des Marktes. Das hat die Transformationsfähigkeit der chilenischen Gesellschaft natürlich aufs Härteste beschnitten. Das heißt, die Bildung war fortan nicht mehr dafür gedacht, dass sich die Gesellschaft über das Bildungssystem mit sich selbst auseinandersetzt, um so Veränderungen auf den Weg zu bereiten, sondern das Bildungssystem war nur dafür da, um die Reproduktion des wirtschaftlich Notwendigen herstellen zu können. Ganz ähnlich übrigens wie auch in Deutschland. Das ist ja ein Kritikpunkt, den man auch immer wieder hier vielleicht im Bildungsstreik oder sonst wo angebracht wurde. Entonces empieza a generar un sistema privado diverso. Por un lado, todo respondiendo a intereses privados, o religioso, o dogmático, o abiertamente económico. Instituciones que eran netamente negocios y otras instituciones que eran proyecto ideológico para formar las futuras élites económicas del país. Genau, mittlerweile erzählt die Camila weiter über darüber, wie das chilenische Bildungssystem und vor allem die Schulen aufgestellt sind. Also 80% der Schulen sind nicht in öffentlicher Trägerschaft, sondern in privater. Und davon sind halt vor allem, ja, diese Privatschulen haben vor allem kirchliche Träger. Manche nennen sie dogmatische Schulen. Und andere haben ganz offen wirtschaftliche Interessen, treten also als wirtschaftliche Akteure sozusagen wieder auf den Bildungsmarkt und versuchen halt, ihren Profit rauszuschlagen. Andere Schulformen, die sie charakterisiert, haben eben einen ganz klar ideologischen Bias. Das heißt, sie sagt, die seien nur dafür da, um die zukünftigen Eliten auszubilden. Ja, jetzt hören wir noch mal einen längeren Abschnitt, wo ihr auch mal von dem Originalübersetzer eine Probe abbekommt, um auch vielleicht so ein bisschen die Atmosphäre der Veranstaltung nachvollziehen zu können. Und ja. Un sistema de educación superior que se financia en un 85% con gasto privado, es decir, con carga a la familia. Wir haben also ein Hochschulsystem, das sich zu 85% finanziert, privat finanziert, das heißt, durch die Familien finanziert wird. Algunas familias, las consideradas más pobres, les llega una ayuda a través del financiamiento estudiantil por estas becas y créditos. Die ärmsten Familien bekommen zum Teil einen Zuschuss vom Staat. El problema es que hoy día la desigualdad es tan grande en el país que los más pobres no están en el primer quintil o en el segundo quintil, sino que todas las familias que realmente no pueden pagar la cara educación en Chile están incluso hasta en los primeros Deciles del quinto quintil, los considerados más ricos. Es decir, que al Estado le resultaba más barato darle gratuidad a sus estudiantes que darle créditos a través de la banca. Genau, also sie hat nochmal erklärt, gerade im letzten Teil, der nicht mehr übersetzt wurde, wie sozusagen dieses Stipendiensystem in Chile abläuft. Es gibt zwar, das ist ja schön und gut, sagt sie auch, für das untere Fünftel der wirtschaftlichen Schichten gibt es sowas wie Stipendien. Die werden auch durchgeschleust und das funktioniert wohl auch ganz gut. Aber sie sagt eben, dass die chilenische Gesellschaft sozioökonomisch so aufgebaut, dass bis zum 9. Zehntel, also die unteren 90% sozusagen, können sich die Schule einfach nicht leisten, was dazu führt, dass sich ganz viele Menschen eben massiv verschulden müssen, um ihre Kinder zur Schule oder zur Uni zu schicken. Und das wiederum sorgt dafür, dass das Bildungssystem nicht nur ein Riesengeschäft für die Bildungsträgerinnen ist, sondern auch ein Geschäft für die Banken, ja, die mit den Bildungskrediten sich riesig was dazu verdienen. Später, das hat man jetzt hier nicht gehört, hat sie halt auch mal ausgeführt, dass mittlerweile die Regierung sich schon genötigt fühlt, den Leuten, die ihre Bildungskredite nicht mehr abbezahlen können, dass die Regierung diesen Menschen quasi die Kredite tilgt, was nochmal zu riesigen Mehrausgaben vom Staat führt. Und darum konnte sie am Ende, das habt ihr jetzt auch gehört, schließen. Das heißt, wenn das Bildungssystem umsonst wäre, wenn es aus staatlicher Hand umsonst wäre, wäre es für den Staat mittlerweile billiger, als nur die Schulden für die Bildungskredite zu tilgen. Genau, jetzt machen wir nochmal ein kleines Break, damit euch nicht die Ohren abfallen vom ganzen Spanisch, und spielen nochmal einen kleinen Song. Genau, jetzt kommen Roots mit What They Do. Fernsehen macht hier so eine scheißliberale Sendung. Ja, wir haben hier die Möglichkeit, noch antisozialistisch zu quatschen. Einige können evolutionär reden, einige dürfen revolutionär reden, ja. Und was passiert objektiv, ist an der Unterdrückung ändert sich überhaupt nichts. Hier gibt es keine Kopien, hier gibt's nur eigenen Scheiß. Und hier gibt es keine Show, hier gibt es nur was Echtes. Im Mainstream läuft eine Scheiße, das ist mir schon manchmal Schlechtes. Also check das. Deswegen mache ich jetzt hier diesen Tisch mal kaputt, ja. It's time to get red. Education. Ja, da sind wir wieder mit Red Education auf Radio Unerhört Marburg 90.1. Und weiter geht's mit Chile und Steffen. Genau, wir haben ja eben schon den ersten Teil unserer Aufnahmen, kleiner Hall hier. Wir haben ja eben schon den ersten Teil unserer Aufnahmen. Moment, kleine technische Probleme. Ja, jetzt klingt's. Haben wir wieder alles im Griff? Technik sagt okay, dann versuchen wir es weiter. Wir haben ja eben schon einen kleinen Teil unserer Aufnahmen von den chilenischen Aktivistinnen, wir haben den schon gelauscht. Jetzt spannt die Camila in ihrem Redebeitrag, der ging auch ungefähr so eine Dreiviertelstunde, das heißt, es ist wirklich nur ein kleinen Teil dessen, was sie da gesagt hat, was wir euch jetzt hier übermitteln können. Wer da mehr zu wissen möchte, dem sei beispielsweise Amerika 21 ans Herz gelegt. Die haben auch ein Video-Interview mit denen gemacht, was sie uns netterweise auch zur Vorbereitung zur Verfügung gestellt haben. Und genau, hören wir doch mal weiter, wie Camila fortfährt. De pasar a concebir la educación como una inversión privada, como un bien de consumo, a poder entenderla como un derecho social y universal. Und zwar, genau, haben wir noch mal kurz den Übersetzer gehört. Camila sagt eben, dass es nicht darum ginge, und das hat der Protest erkannt, Bildung als Konsumgut auf dem Markt zu manövrieren, sondern dass Bildung als soziales, fundamentales Menschenrecht anerkannt werden muss. Dass das eine der zentralen Forderungen dieser Proteste war und auch mittlerweile schon sowas wie einen hegemonialen, einen vorherrschenden Charakter in der chilenischen Gesellschaft gewonnen hat. Genau, weiterhin resümiert sie. Pero uno de los elementos más importantes del movimiento del 2011 es que no solamente quiere repensar un nuevo proyecto educacional público, gratuito, de calidad, con vocación de país, sino que se plantea la construcción de un nuevo modelo de sociedad. Producto que se logra entender en el desarrollo de este movimiento que para hacer cambios profundos, sea en el ámbito de la educación, como en otros ámbitos, se requería cambiar el sistema político y económico en Chile. Genau, sie sagt also, das Wichtigste an der Bewegung 2011 war, dass es nicht nur um ein neues, öffentliches, kostenfreies Bildungssystem von Qualität ginge, sondern dass bei den Protesten die Forderung nach einem neuen Gesellschaftsmodell erhoben wurde. Die Bewegung kam also zu der Erkenntnis, dass für radikale Veränderungen im Bildungssystem, aber auch in anderen gesellschaftlichen Bereichen, eine ebenso radikale Veränderung der politischen und der ökonomischen Verhältnisse vonnöten ist. Ja, das war auch schon so unser kleiner Einblick zu den Chilenen. Wie gesagt, wir konnten euch jetzt nur die Redebeiträge von der Camila zu Ohren bringen. Wir haben auch noch natürlich so ein bisschen was zu den anderen, was wir euch erzählen können. Danach hat nämlich die Carol Cariola gesprochen. Die ist genau wie Camila im chilenischen Studierendenverband in der FECH organisiert, ist aber gleichzeitig auch Sekretärin der kommunistischen Jugend in Chile und hat ja sogar noch ein bisschen frenetischer geredet und ein bisschen kämpferischer, würde ich sagen, als die Camila. Die hat eine sehr sachliche, präzise Analyse geliefert und danach kam quasi Carol mit ihrem etwas kämpferischen Geist. Genau, und sie sagt eben auch nochmal, also die Veränderungen im Bildungssystem sind nicht das Zentrale, sondern es kommt auf tiefgreifende Veränderungen in der Gesellschaft an. Und genauso ließ sich auch dazu hinreißen, die Bewegung in Chile sozusagen in Anlehnung an den arabischen Frühling als chilenischen Frühling zu bezeichnen und hat da auch riesigen Applaus für geerntet. Genau, als letzter sprach denn der Jorge Mrua. Der ist selber Gewerkschaftssekretär von der CUT, vom zentralen gewerkschaftlichen Dachverband in Chile, die sich ja auch massiv an den Protesten beteiligt haben. Und er hat beispielsweise mal einfach, um nochmal auch diesen krassen Charakter sozusagen dieser Proteste hervorzuheben, vorgerechnet, wie sich so ein Mindestlohn in Chile, der immer so ziemlich, der für lateinamerikanische Verhältnisse ziemlich hoch ist und auch so in wenn beispielsweise der chilenische Präsident sich äußert, dass es ja in Chile ganz gut ist, der da immer sehr hoch gehalten wird, er hat einfach mal runtergerechnet, wie viel von diesem Mindestlohn für eine dreiköpfige Familie, wenn vorausgesetzt eine Person in der Familie verdient, wie viel da übrig bleibt. Und ist halt, nachdem er sowas wie Miete, Wasser und so weiter abgezogen hat, darauf gekommen, dass nur 20 Euro Cent pro Kopf pro Tag bleiben für Grundbedürfnisse wie Nahrung, Kleidung oder Schulgeld. Und hat halt damit nochmal die Misere des größten Teils der chilenischen Bevölkerung unterstrichen und illustriert. Genau, insgesamt war es also wirklich eine sehr interessante Veranstaltung. Mir hat irgendwie besonders imponiert, wie sie es halt geschafft haben, so diesen verbindenden Charakter der sozialen Bewegung darzustellen. Es war ja nicht nur sozusagen auf dem Podium zu vertreten, dass also sowohl aus der quasi kommunistischen Partei, aus der Gewerkschaft und aus der Studierendenbewegung Leute da waren, sondern sie haben es eben auch geschafft, ihren Kampf irgendwie einigermaßen authentisch rüberzubringen und haben beispielsweise, mussten zwar einräumen, dass sie zwar bisher noch nichts Größeres erreicht haben, also mittlerweile ist zwar der chilenische Bildungsminister, glaube ich, schon zweimal zurückgetreten, dann haben wir jetzt den dritten mittlerweile, aber tiefgreifende Veränderungen gab es da auch noch nicht. Aber nichtsdestotrotz konnten sie halt aufzeigen, dass sozusagen diese kulturelle Hegemonie, von der sie gesprochen haben, also diese Vorherrschaft von bestimmten Ideen, die glauben sie gebrochen zu haben. Und das machen es unter anderem an Meinungsumfragen fest, wonach 80-90% jeweils der chilenischen Bevölkerung hinter den Forderungen von Bildungskampf stehen. Und beispielsweise ist die Camila auch so eine Anekdote, die wird jetzt schon als Präsidentschaftskandidatin gehandelt. Ich glaube nicht, dass so nach meinem Eindruck, dass sie da selber so viel Bock drauf hat. Aber nichtsdestotrotz ist sie beispielsweise in Meinungsumfragen beliebter mittlerweile als der Präsident, der nur noch bei 23% rumdümpelt und dann ziemlichen Schaden von getragen hat von den Protesten. Natürlich auch von den Ausschreitungen, die es am Rande gab. Dazu haben sie sich auch kurz geäußert, haben nochmal erzählt, dass es quasi gezielte Manöver der Regierung waren, die Proteste eskalieren lassen sollten. Die Polizei oder wie auch immer hat halt gezielt Provokateurinnen und Provokateure in die Demonstrationen geschleust. Die hatten, haben sie beispielsweise erzählt, ein riesiges Festival mit Musik auf der zentralen Plaza in Santiago de Chile, während drumherum irgendwo waren 20 Vermummte, sie wissen nicht, wer das war, die halt ein paar Autos angezündet haben, und die mediale Aufmerksamkeit ist eben genau darauf gesprungen und nicht auf die 100.000, die einen Block weiter gefeiert haben. In dem Zusammenhang sprachen sie halt auch von einem offensichtlichen Medienkrieg, der auch auf die Besitzverhältnisse der Medien, nämlich in der Hand weniger Reicher, zurückzuführen ist. Ja, wir haben nach wie vor unsere Gäste hier im Studio. Und wir wollen mal versuchen, gleich vielleicht nach einem Song nochmal probieren zu schauen, was können wir vielleicht von den Chilenen und Chilenen lernen, was können wir vom Süden lernen, von den Protesten, was ist vielleicht anders als in Deutschland, aber erstmal nochmal Musik. Genau, und zwar gibt es diesmal was anderes, und zwar eine Demo von Theorie und Praxis. Das ist so eine Aufnahme, die noch nicht ganz am Start ist, und die wurde mir zugegeben und ich dachte, ich spiele das mal hier. Im Sommer gibt's wohl ein Album, und das sind so zwei Typen, die kommen aus dem Süden des Landes und machen Hip-Hop. Und der hört sich dann so an. Ja, das waren Theorie und Praxis mit Langschläfer. Weiter geht's mit Steffen, Valentin, Matze und Marius. Genau, dann sagt doch mal ihr drei. Wir haben jetzt eine Menge über die chilenischen Proteste gehört. Gab es irgendwas, was euch inspiriert hat, wo es vielleicht noch Nachfragen gibt, was euch besonders interessiert, wo ihr denkt, es ist vielleicht ja ganz anders als hier, das kann ja bei uns gar nicht so funktionieren. Hm? Also mir ist aufgefallen, sehr positiv, dass, wie du ja erzählt hast, sämtliche Gewerkschaften das auch stark mitgetragen haben und somit wäre ja klar, dass es halt nicht nur ein reiner Studierendenprotest war, sondern ein gesamtgesellschaftlicher Protest der Zivilgesellschaft, also der nicht herrschenden Klassen. Und das ist meiner Meinung nach in Deutschland bei den Bildungsprotesten oder in den europäischen Bildungsprotesten ein großes Manko. Also es gibt zwar Unterstützung von Gewerkschaften, vor allem in den Bildungsgewerkschaften, aber es ist jetzt nicht so ein gesamtgewerkschaftliches Protestbündnis, was da irgendwie gemeinsam agiert. Und das wird zwar versucht seitens des Bildungsstreiks, dass auch halt solche Themen, die nicht nur auf Studierende zutreffen, getragen werden, aber das läuft sehr langsam an, vor allem bei den diesjährigen, bei den 2011ern Bildungsstreiks, die vor allen Dingen Schülerstreiks waren, Schülerinnenstreiks, waren das halt vor allen Dingen Themen, die irgendwie für Schüler zutreffen und nicht irgendwie anschlussfähig für eine Gesamtgesellschaft waren. Ja, und vor dem Hintergrund ist vielleicht auch ganz interessant, dass es ja gerade der DGW war und die GEW, die die Leute zu Gast hatten. Wer weiß, was sie für Lehren daraus ziehen. Vielleicht sind sie vielleicht das nächste Mal selber aktiv bei den Protesten dabei. Und vielleicht als Motivation kann ich auch nochmal erzählen, wir haben es ja am Anfang in der Einleitung gehört von dem Dieter Boris. Auch in Chile gab es eine lange Geschichte von sozusagen reinen Bildungsprotesten. Ja, da waren die Pinguinos, da waren die anderen hatten auch so einen lustigen Namen, ich weiß es nicht mehr. Aber sozusagen auch die waren lange Jahre auf sich allein gestellt und es ist halt erst in diesem Jahr so richtig, auch nochmal kann man sagen, forciert durch diese Situation nach dem Erdbeben, wo es vor allem Schülerinnen und Studierende war, die den Opfern halt geholfen haben, die da Solidaritätsarbeit geleistet haben, was irgendwie die ganze Gesellschaft vielleicht so ein bisschen zusammengeschweißt hat oder zusammengebracht hat auf jeden Fall. Und ja, vielleicht, wer weiß, vielleicht besteht dafür jetzt auch noch Hoffnung. Ja, ich hätte da nochmal eine Frage, im Unterschied zu Deutschland vielleicht und ja auch diese Bündnispolitik mit den Gewerkschaften, ob es denn da auch ja, Streiks von den Gewerkschaften, die sich da durch diese Streiks solidarisch zeigen wollten für die chilenischen Bildungsproteste, weil das in Deutschland ja gar nicht möglich ist. Also wir haben ja hier das Verbot des politischen Streiks, selbst also die Gewerkschaften können ja nicht mehr als sich... Genau, das gab es also auch. Es gab, ich weiß nicht wie viele, ein paar Dutzend Generalstreiks während der Studierendenproteste, vor allem halt in den Anfangsmonaten. Und sie haben beispielsweise von einer Protestform erzählt, die war ganz interessant, was gerade so Anti-Repression, wenn man möchte, angeht. Sie haben halt irgendwie 2 Tage einen Generalstreik ausgerufen und am ersten Tag war halt das ganze Zentrum von Santiago de Chile und von den anderen größeren Städten voll von Polizei. Was machen die Leute? Sie mobilisieren in die Vorstädte. Die Polizei hat sich gewundert, dass niemand in der Innenstadt war, weil da normalerweise nur Büros stehen und kaum jemand wohnt. Das heißt, die hatten die Straße für sich in den Vorstädten und am zweiten Tag vom Generalstreik sind sie dann alle ins Zentrum gekommen, haben einen Sternmarsch gemacht und die Polizei stand wieder doof da. Ja? Also, es waren echt ziemlich inspirierende Sachen. Genauso hat er halt auch erzählt, dass die sozusagen in diesen Generalstreik, ja, es gibt da den politischen Generalstreik, ne, anders wäre das nicht möglich gewesen. Haben sie beispielsweise eine Bahnarbeitergewerkschaft, war das, glaube ich, die haben einfach so in den Vororten so ein paar Ballen von Schienen, diese Holzballen, ja, haben sie so ein bisschen auf die Straße verteilt, um, wer weiß, wofür man es gebrauchen kann. Und die Schülerinnen haben dann wohl nur noch bei der Gewerkschaft nachgefragt, ob sie irgendwas zum Anzünden haben. Ja. Ja. Aber auch obwohl es in Deutschland eigentlich nicht möglich ist, einen politischen Streik durchzuführen, ist es ja durch ein Gerichtsurteil, fragt mich nicht genau, wer da geurteilt hat, mittlerweile möglich, dass zum Beispiel Lehrkräfte, also von sämtlichen staatlichen Schulen, ungestraft, obwohl sie verbeamtet sind, streiken dürfen. Also das ist halt kein Disziplinargrund und das würde ja schon ordentlich was bringen, wenn zumindest die LehrerInnen-Gewerkschaften und die Reinbildungsgewerkschaften, die sich mehr auf allgemeine Bildung ziehen, solidarisieren. Ja, also sicher ist ein Erfolg, wenn jetzt auch Beamte streiken dürfen, aber nichtsdestotrotz sind sie darauf beschränkt, dass sie nur in Tarifverhandlungen und auch erst, wenn diese gescheitert sind, offiziell streiken dürfen. Sie dürfen nicht, wenn gerade ein Tarifvertrag läuft, mittendrin mal sagen, wir streiken jetzt für bessere Arbeitsbedingungen, sondern sie müssen warten, bis eben der Tarifvertrag ausgelaufen ist. Und da die am besten in den unterschiedlichen Ländern noch unterschiedlich auslaufen, also ist dieses Jahr in Hessen und nächstes Jahr in Bayern und in 3 Jahren in Bremen. Also und gerade natürlich so ein branchenübergreifender Streik, wie Sie es ja auch beschrieben haben, ne? Dass alle Arbeitenden und Studierenden, keine Ahnung was, für eine gemeinsame beispielsweise Reform des politischen oder wirtschaftlichen Systems auf die Straße gehen, das ist halt in Deutschland zumindest legal, legitim ja vielleicht, aber legal nicht möglich. Ja, das wäre dann vielleicht, für, um hier anknüpfen zu können, interessant, den Fokus nicht nur, wie wir das jetzt gerade in der Diskussion hatten, auf die Gewerkschaften nur zu lenken, sondern auf die generelle Notwendigkeit, dass man irgendwie an den, sagen wir mal, realen Lebensverhältnissen anknüpfen muss, dass man die Dinge im Kontext sehen muss und nicht irgendwie abgehobene Theorien entwickelt oder es gibt nur den Raum des Politischen und es gibt den Raum des Kulturellen, sondern dass man die Dinge zusammen denken muss und dann gerade aufpassen muss, dass es hier nicht noch weiter in die Richtung geht, dass es auch von der Marktlogik, von der neoliberalen Logik, wogegen die ja ankämpfen, quasi alles dominiert wird. Und ich denke, das ist so ein interessanter Anknüpfungspunkt wieder, den wir wieder mehr denken sollten, dass es nicht losgelöst sein darf und dass es auch um eine allgemeine Politisierung vieler Lebensbereiche geht. Genau, das war ja auch das, was Sie so berichtet haben, ne? Dass es Ihnen, und was mir halt auch viel Hoffnung gegeben hat, auch wenn man es an, wie du sagtest, an politischen, konkreten Veränderungen noch nicht gemerkt hat, also dass es ins politische System vielleicht noch nicht vorgedrungen ist, wenn wir mal bei dieser Systemtheorie bleiben, aber nichtsdestotrotz gibt es halt, wenn man ihm Glauben schenken darf, einen krassen Wandel in der kulturellen Hegemonie, im Rest der Gesellschaft, ja, durch diese Massenproteste, durch Feierlichkeiten. Und da hatten sie halt auch einen unheimlich kreativen Protest. Beispielsweise haben, glaube ich, einmal 5000 Leute auf dem zentralen Platz in Santiago haben einfach mal Thriller von Michael Jackson getanzt und so einem riesigen Flashmob. Und das waren halt auch einfach Sachen, die waren irgendwie attraktiv für die Leute. Die konnten die Leute davon überzeugen, dass sie friedlich sind. Ich meine, Bildung ist natürlich auch eine Sache, die mehr oder weniger jeden Haushalt angeht. Das darf man nicht vergessen. Ne? Das ist irgendwie, jeder hat da seine Erfahrungen. Und genau. Ja. Ja. Das erstmal war. Ich glaube, genau. Aus Zeitgründen. Ja, wir müssen leider ein bisschen abkürzen. Wir haben jetzt noch eine Viertelstunde, eine knappe, und wir wollen diesmal nicht überziehen. Deswegen würde ich sagen, kommen wir mal zum Freedom Newsletter, weil es gibt einen neuen Newsletter, der letzten Monat rausgekommen ist. Und der Marius wollte den uns unbedingt vorstellen. Ja, ich habe mich geradezu geprügelt, ihn vorstellen zu dürfen. Ja, wie gesagt, Freedom Newsletter, das ist jetzt die zweite Ausgabe, vielleicht nochmal, also die ganze Radiosendung gründet sich ja mehr oder weniger auch auf dem Free Education Movement Marburg, also eine Gruppe, die aus dem Bildungsstreik hervorgegangen ist, und ja, wir haben uns halt zum Ziel gesetzt, ein bisschen ein Newsletter rauszubringen, mehr oder weniger regelmäßig, um ja eine Art Gegenöffentlichkeit natürlich auch zu schaffen, einen bescheidenen Umfang von so einem Newsletter, der jetzt vielleicht 500-600 Mal gedruckt wurde. Ich habe eine kleine Zwischenfrage, ja. Vielleicht, also was mich gerade so interessiert, ich sehe es gerade nicht so vor Augen, wie sieht denn das Cover aus? Ja, das Cover, da sprichst du natürlich einen guten Punkt an. Das Cover ist bestimmt vielen von euch, gerade wenn ihr in letzter Zeit mal in der Mensa wart oder so, schon aufgefallen. Das ist nämlich so ein dicker... Aufgestoßen. Ja, aufgestoßen. Das sind Proteste der Mensa-Leitung angetragen wurden, dass manche Menschen das etwas unappetitlich fanden. Da ist nämlich ein dicker Scheißhaufen drauf, irgendwie, der so halb im Schnee liegt, und da steckt noch so eine kleine Fahne drin. Genau, wir hatten auch schon überlegt, wenn es die Leute anekelt, dass wir die Fahne vielleicht zudecken, aber das wäre noch nicht erkannt. Ja, das sind ja halt auch schon einfach gedruckt. Also, das ist ja der Leitartikel, sage ich mal. Dann hat der Mo, der auch letztes Mal hier am Start war, der zeichnet dafür verantwortlich, ist überschrieben mit Scheiß auf die Nation, beziehungsweise Nation, wozu der Scheiß? Und ja, er setzt sich da halt mit dem Gedanken der Nation auseinander, mit dem Konstrukt, dieses künstliche Gebilde, was uns schon in Kriege gestürzt hat, was uns die Standortkonkurrenz beschert. Ja, und ja, sehr lesenswert. Einfach mal drüber nachdenken, ob wir denn wirklich Nationen brauchen, die Idee einer Nation. Ja, dann noch Widerstand gegen die Beschäftigungsverhältnisse der Reinigungskräfte hier an der Uni Marburg. Da hatten wir auch vorhin schon mal kurz angeschnitten. Das wird dann nochmal kurz zusammengefasst. Ja, dann sind wir durch die Stadt gelaufen. Das hatten wir letztes Mal, glaube ich, auch schon gehört. Haben einfach ganz normale Menschen gefragt, was ist Bildung? Und da sind ziemlich faszinierende Antworten rausgekommen. Und ein paar davon haben wir hier in unserem Newsletter abgedruckt. Die Hähnchenmastanlage in Bellenhausen, die auch letztes Mal hier in der Radiosendung schon Thema war, ist dort nochmal ein Artikel in unserem Newsletter zu finden. Nochmal so eine kurze Zusammenfassung von Bildungsprotesten weltweit. Also kurz ist gut, es sind zwei Seiten und es sind quasi zwei Wochen, also die ersten zwei Januarwochen oder vielleicht die ersten drei Januarwochen, wenn es hochkommt. Ja, von Sachen, die halt in der Welt passiert sind im Bildungszusammenhang. Haben wir auch letztes Mal, glaube ich, schon gehört. Ja, die haben wir auch schon relativ ausführlich vorgestellt. Ja, dann ein Brief von einem ehemaligen Schulleiter, der sich ja darüber echauffiert, was aus der Schule geworden ist. Und ja, 10 Fragen, um herauszufinden, was für ihn das Beste war, also für jemanden das Beste ist an der Schule, wo man halt herausfinden könnte, ja, was an der Schule wirklich wichtig ist, ob es da jetzt darum geht, irgendwie produktives Mitglied unserer Gesellschaft zu werden, in dem Sinne, dass wir möglichst viel Mehrwert erzeugen, oder ja, ob die Schule nicht vielleicht auch andere Dinge einen lehren sollte. Ja, dazu noch ein kleiner Rückblick auf die Nachttanzdemo, die wir im letzten November, wenn ich mich nicht irre, geschmissen hatten. Genauso wie, also die Nachttanzdemo war ja selber Teil der International Weeks of Action for Education vom International Students Movement organisiert, und auch zu den globalen Protesten dazu gibt es nochmal sowas wie einen kleinen Rückblick, auch mit einem selbstkritischen Bezug. Ja, und ansonsten, ich glaube, das war jetzt vom Newsletter. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Lust bekommen. Also den gibt es auf freedom.de.vu. Könnt ihr euch den digital runterladen oder einfach im Aster vorbeigehen. Und das bringt mich gleich zum nächsten Punkt. Ja, an dem ich dich gerne unterbrechen würde, weil ich würde nochmal ein Lied spielen und dann haben wir nämlich noch ein paar Termine für die nächste Zeit. Ja, okay. Ein paar Tipps und dann werden wir uns auch verabschieden. Aber jetzt kommt erstmal Frank Zappa mit Plastic People. Jo. Da kommen jetzt zum Ende der Sendung. Wir haben noch ein paar Hinweise. Einerseits ist ja jetzt am Wochenende in Dresden ein bisschen Action. Und die Busse aus Marburg nach Dresden sind ziemlich ausgebucht. Aber es gibt einen zweiten Bus, habe ich gehört. Könnt ihr das bestätigen? Ja. Genau. Wisst ihr auch, wie weit da noch Karten vorhanden sind, wissen wir wahrscheinlich auch nicht. Wer wahrscheinlich ganz kurz entschlossen noch mit Müll, der geht wahrscheinlich einfach nur zum Abfahrtspunkt und schaut, ob da noch Karten frei sind. Genau. Oder einfach morgen in Roten Stern, die werden das ja auch sicher wissen. Also die werden zumindest wissen, ob es noch welche gibt oder nicht. Ich denke, wenn die gestern quasi einen neuen Bus gechartert haben, sind vielleicht noch 5 Plätze frei. Man kann es ja mal probieren. Ja, lohnt sich auf jeden Fall. Das wäre auf jeden Fall mal so ein Termin jetzt. Es gibt noch weitere, ne? Ja, dann nächster Termin gleich am Sonntag. Wer Samstag in Dresden noch nicht genug hatte, der kann nach Kassel fahren, denn dort trifft sich die deutschlandweite AK-Zivilklausel-Bewegung zu einem Kongress. Ort und Zeit könnt ihr auf der Website des AK-Zivilklausel Gießen erfahren. Die haben so einen kleinen WordPress-Blog. Ja, vielleicht noch kurz zur AK-Zivilklausel. Also auch in Marburg gibt es jetzt einen seit kurzem, auch mit dankenswerte Unterstützung aus Gießen. Also AK heißt Arbeitskreis. AK, ja, genau. Ich wollte das jetzt. Also der AK, Arbeitskreis Zivilklausel, möchte sich für eine zivile und friedliche Universität einsetzen. Ja, dass ein Paragraph in die Grundordnung geschrieben wird, dass Forschung, Lehre und Studium an der Universität Marburg friedlichen und zivilen Zwecken nur dienen dürfen, dass Militärs hier an der Hochschule nicht gern gesehen werden und so weiter. Ja, in der letzten Sendung hatten wir auch ein Interview mit Christian vom AK, der uns ja auch schon ein bisschen das vorgestellt hat. Und kann man natürlich auch nachhören in unserem Podcast von der ersten Sendung, den es wie gesagt auf soundcloud.com/reducation mit AE zu hören gibt. Ja, jetzt gibt es gerade noch den Zug zu hören, den ihr wahrscheinlich auch mehr oder weniger laut bei euch zu Hause vernehmt. Wir haben noch weitere Termine. Am Dienstag heißt es im Bettenhaus Stressmob Kino in der Rakete. Das findet ja sowieso jeden dritten Dienstag statt und demzufolge höchstwahrscheinlich auch wieder diesen. Am kommenden Dienstag darauf ist dann der Riot Girl Abend. Der findet jeden vierten Dienstag im Monat statt. Der ist veranstaltet vom Autonomen Frauen- und Lesbenreferat. Am 9.3., am 9. März ist FOKÜ 2.0 in der Alten Mensa, was 2 Wochen später am 23. März von der FOKÜ der Yechike, dem Verband der Studierenden aus Kurdistan, veranstaltet wird. Und ungefähr in diesem Zeitraum müsste ja dann auch die Übergabe der Resolution sein, oder Valentin? Ja, der genaue Termin steht noch nicht fest. Wie gesagt, am Anfang der Sendung, wir hoffen noch, dass das Präsidium der Universität sich dem anschließt. Wir als AStA werden auf jeden Fall dazu anregen, hinzufahren, selber hinfahren. Informiert euch auf asta-marburg.de darüber, wie das weitergeht. Dort werdet ihr in Kürze auch den Text der Resolution mit der Forderung an die Landesregierung, bedarfsdeckende Mittel für eine unabhängige und freie Forschung und Lehre zur Verfügung zu stellen, nachlesen können. und auch den Termin, bei dem ihr euch dann hoffentlich alle anschließt, um mit einem starken Zeichen zu zeigen, worauf es uns ankommt. Genau, dann am 31.03. ist auch so ein Termin, den ihr euch ganz dick im Kalender markieren solltet. Da ist der Höhepunkt der M31-Kampagne. Das sind, glaube ich, vor allem aus der interventionistischen Linken. Es ist ein europaweit gerockter Aktionstag. Ich bin mir sicher, nähere Infos können wir euch vielleicht sogar schon in der nächsten Sendung dazu verraten. Ansonsten auf M31, jetzt muss ich lügen.org. Gut. Googelt einfach mal M31, da werdet ihr gefunden. Genau. Schon in den Sternen, aber schon ganz nah steht die Asta-Party am 13. April. Im HSG wird die mal wieder sein, nach der langen Renovierung ist das wieder für Party bereit sozusagen. Und am Ende noch eine kleine Werbung in eigener Sache. Am 18. April, leider erst zu spät, aber nach den Semesterferien vielleicht gar nicht so verkehrt, findet ein offenes Freedom-Plenum, also Freedom, Free Education Movement Marburg, im Foyer des Hörsaalgebäudes statt. Wunderschön. Und die nächste Sendung von Red Education gibt es am 15.03. Also vielleicht so generell, das ist immer jetzt donnerstags, der dritte Donnerstag im Monat. Da gibt es dann sowas wie heute. Und wenn ihr was dazu zu sagen habt, wenn ihr uns Feedback geben wollt, wenn ihr Lieder habt, die gespielt werden sollen, oder wenn ihr ein Thema habt, was geredet werden soll, dann haben wir so eine E-Mail-Adresse, die heißt Red Education, diesmal nicht mit AE, sondern nur mit A. Ist ein bisschen verwirrend, aber auf jeden Fall rededucation@w4eg.de. Genau. Und sonst sind wir auch im Gesichtsbuch vertreten. Genau, Gesichtsbuch sind ja ziemlich dick vertreten mit der Freedom-Seite, Gruppe und einem Account. Also man kann mit Freedom sogar befreundet sein, wenn man da Wert drauf legt. Und es gibt auch eine Reducation Freedom Page. Die ist einfach auf facebook.com/reducation, auch mit A. Und viele Infos senden wir auch immer über Twitter, über den Account Marburg streikt. Genau. Also wir sind voll drin so in den neuen Medien, wir haben das für uns entdeckt. Und ja, jetzt haben wir noch eine Minute und ich bedanke mich bei unseren Gästen, die sich hier heute bereit geklärt haben, uns was zu erzählen und mit uns zu diskutieren. Fand ich sehr, sehr cool. Danke an euch und ja, wir wünschen euch jetzt allen noch einen schönen Donnerstag und der Steffen möchte noch was sagen. Ja, fast vergessen hätten wir das für all diejenigen von euch, die die nächste Zeit in den Aster möchten. Das sieht wahrscheinlich etwas schwer aus, denn wir haben heute unter harten körperlichen Einsatz den Aster ausgeräumt und der wird sich in den nächsten 2 Wochen in Renovierung befinden, mindestens 2 Wochen. Wir hoffen, es dauert nicht länger. Dafür ist aber dann nachher richtig hübsch. Und keine Angst, wir kommen auch wirklich wieder. Wir kommen auch wirklich wieder und das Geschäftszimmer ist für alle Notfälle auch noch geöffnet. Hurra, macht's gut.